ladies and gentlemen. And we want to have a good time. Möchte ich auch für euch da sein. Wir gehören einfach zusammen.